Das FFH-Nachrichten-Update. Immer 5 Minuten früher informiert. Ermittler schließen Terrormotiv in Solingen nicht aus. Mainz 05 spielt zu Hause gegen Union Berlin. Und das Wetter sonnig und heiß, am Abend zum Teil Gewitter. Das Wichtigste. Jetzt um 5 vor 5. Ich bin Dominik Jordan. Guten Tag. War es ein Terroranschlag? Das halten die Ermittler bei der Messerattacke von Solingen für möglich. Der Täter ist noch auf der Flucht, sagt die Staatsanwaltschaft auf einer Pressekonferenz. Ein 15-Jähriger wurde festgenommen, er soll aber wohl nicht der Täter sein. FFH-Reporterin Tine Klimach. Die Polizei geht bisher von einem Einzeltäter aus. Nach ihm wird weiter gefahndet. Derzeit verhört sie einen Jugendlichen. Nach Zeugenaussagen soll eine bisher unbekannte Person kurz vor der Tat mit ihm über Absichten gesprochen haben, die zur Tat passen würden, sagte Oberstaatsanwalt Kaspers. Ob diese andere Person der Täter sei, wisse man nicht. Bei dem Angriff waren 3 Menschen getötet worden, 2 Männer und eine Frau. 8 Menschen wurden verletzt, 4 davon schwer. Das macht Hoffnung auf eine Waffenruhe im Gazakrieg. Vertreter der islamistischen Hamas sind zu weiteren Verhandlungen mit Israel nach Kairo gereist, meldet die dpa. Ägypten, Katar sowie die USA vermitteln zwischen Israel und der Hamas, weil beide Seiten nicht direkt miteinander verhandeln. Bei den Gesprächen geht es nicht nur um eine Waffenruhe, sondern auch um einen Austausch von Geiseln gegen Gefangene. In Worms ist heute eines der größten Volks- und Weinfeste am Rhein gestartet. Beim traditionsreichen Backfischfest werden bis zum 1. September mehrere hunderttausend Besucher erwartet. FFH-Reporter Marc Wilhelm. Herzstück beim Backfischfest ist der große Festplatz am Rhein mit ganz vielen Karussells und natürlich den Fischständen. Hier gibt's den Namensgeber des Volksfestes, den Backfisch in allen Varianten, gebraten oder schön knusprig im Teigmantel. Ein Höhepunkt muss dieses Jahr aber leider ausfallen. Wegen der Schweinepest in der Region wurde das Feuerwerk verboten. Durch die Knallgeräusche könnten möglicherweise infizierte Wildschweine vertrieben werden und die Krankheit so weitertragen. Marc Wilhelm, Worms. Erster Spieltag der neuen Saison in der Fußball-Bundesliga. Zum Auftakt hat Mainz 05 Union Berlin zu Gast. FFH-Reporter Frank Pierrot, ist dort denn endlich ein Tor gefallen? Diese Frage kann ich mit Ja beantworten. Eine knappe Stunde mussten die Mainzer Fans warten. Dann ist der Treffer endlich gefallen für Mainz 05. Amiri hat den Ball per direktem Freistoß in den Torwinkel gezirkelt. 2:2 unentschieden steht's nach wie vor zwischen Augsburg und Bremen. Freiburg-Stuttgart 3:1. Die Freiburger haben das Spiel nach einem Rückstand also gedreht. Und auch Leipzig, die sind endlich in Führung gegangen. Dort ist ein Tor erzielt worden. Nuja hat für Leipzig gegen Bochum getroffen. Hoffenheim gegen Aufsteiger Kiel 2:1. Kiel hat gerade eben den Anschlusstreffer erzielt. Frank Pirott, Sportredaktion. Das FFH-Wetter. Sonnig und heiß ist es heute Nachmittag. Wir schwitzen bei bis zu 34 Grad. Ab dem Abend wird es dann örtlich ungemütlich mit Gewittern und Sturmböen. Morgen sind die Temperaturen deutlich kühler, nur 17 bis 23 Grad. Zuerst gibt es vereinzelt noch etwas Regen, später überall freundliches und trockenes Wetter. Und Montag und Dienstag werden ebenfalls sehr schön und sonnig mit 23 bis 28 Grad. Der FFH-Verkehrsservice um 2:05. Achtung Autofahrer, auf der A66 Wiesbaden-Frankfurt. Zwischen Frankfurt-Höchst und Eschborn liegt ein Plastikteil auf der Fahrbahn. Hier bitte besonders vorsichtig fahren. Ebenso Achtung auf der A671 Wiesbaden-Mainz. Zwischen Wiesbaden-Amöneburg und Mainz-Kastell liegen Fahrzeugteile auf der Fahrbahn. Bitte fahrt auch hier vorsichtig. Und A3 Frankfurt-Köln. Zwischen Edstern und Bad Camberg dauert es aktuell ca. 30 Minuten länger. Grund ist ein Unfall mit 5 Fahrzeugen auf der linken Spur. Da laufen die Bergungsarbeiten.